zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Mit vier Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Nummerland. Zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Nummerland. Ich erkläre hiermit diese Insel zu meinem Königreich und wir bauen einen gemütlichen Palast. Das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade. Lukas, da ist ja Nummerland. Ich bin's, Jim Knopf. Wir kommen! Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Mit vier Tunnels und Gleisen. Immer.